Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Es ist ärgerlich, teuer und umweltschädlich, wenn Elektrogeräte schon nach kurzer Zeit den Betrieb einstellen und sie sich dann nicht wieder reparieren lassen. Wenn ich versuche, bei einem Staubsauger oder Kühlschrank in das Innere vorzudringen, dann ist da, wo früher ein Schräubchen saß, eine Schweißnaht. Schon beim Versuch, aus einer LED-Lampe die Glühbirne rauszunehmen, scheitert der Verbraucher, weil die Leuchtquelle gut verbaut ist. Deshalb landen viele Elektrogeräte schon nach kurzer Zeit im Müll. In Brüssel wird im Moment die Ökodesign-Richtlinie formuliert. Mein Kollege Paul Vorreiter beobachtet den Prozess. Herr Vorreiter, soll sich denn in Zukunft mit Blick auf die Reparaturfähigkeit von Kühlschränken oder LED-Lampen etwas ändern? Na, es geht bei den neuen Ökodesign-Regeln jetzt tatsächlich darum, dass die Produkte länger am Leben bleiben sollen, um so deren Ökobilanz zu verbessern. Deswegen soll es auch attraktiver werden, kaputte Geräte zu reparieren. Und das heißt, was die LED-Lampen angeht, das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, die sollen in Zukunft mit üblichen Werkzeugen, wie man sie so zu Hause hat, auseinandergebaut werden können, dass man zum Beispiel das Leuchtmittel dann auch selbst wechseln kann. Und wenn das technisch nicht möglich ist, dann sollen die Hersteller im Internet bzw. schon auf der Verpackung der Lampe darauf hinweisen, dass sich das Gerät nicht auseinanderbauen lässt, und dann kann der Verbraucher entscheiden, ob er das Gerät dann trotzdem noch kaufen will oder sich was anderes überlegt. Wenn jetzt auf der Verpackung steht, dass ich es eigentlich reparieren könnte, wie steht es denn dann um die Ersatzteile? Also was Leuchtendisplays angeht, da wurden die Regelungen jetzt hier im Dezember in Brüssel festgelegt, auch bei den Kühlschränken, und bei denen soll gelten, dass die Ersatzteile 7 Jahre lang verfügbar sein müssen, nachdem das letzte Gerät des jeweiligen Modells auf den Markt gekommen ist. Ebenso sollen die Teile in 15 Werktagen lieferbar sein, und die Hersteller sollen die Reparaturanleitungen im Netz frei zur Verfügung stellen. Aber es gibt auch Grenzen. Der Verbraucher hat nur Zugriff auf die nicht sicherheitsrelevanten Einzelteile, wenn man so will. Das heißt, beim Kühlschrank können das sein die Türgriffe, die Türscharniere, die Einlegeböden, gefährliche Ersatzteile, also solche, die zum Beispiel explodieren können. Darauf haben nur professionelle Reparaturdienstleister 7 Jahre lang Zugriff. Das können Vertragswerkstätten sein, aber auch freie Reparaturwerkstätten. Bei denen ist dann nur wichtig, dass diese sich auch als fachkundig und versichert ausweisen können. Also, dass der Endverbraucher in Zukunft seinen Kühlschrank komplett auseinandernimmt und dann wieder neu zusammenbaut, das wird auch in Zukunft dann nicht möglich sein. Naja, das klingt ja ehrlich gesagt auch sinnvoll. Was halten denn die Umwelt- und Verbraucherschützer von diesen neuen angedachten Regeln? Also die Verbraucherzentrale Bundesverband ist im Wesentlichen damit zufrieden. Sie argumentiert, es sei grundsätzlich erstmal gut, dass jetzt erstmals auch der Ressourcenschutz bei den Ökodesign-Regeln zur Geltung kommt. Denn wie gesagt, es ging ja sonst eher nur darum, die Energieeffizienz zu erhöhen, also darauf zu schauen, dass ein Gerät zum Beispiel nicht zu viel Strom verbraucht. Allerdings hätte man bei den Fristen, auf die wir jetzt auch schon zu sprechen gekommen sind, etwas großzügiger sein können, denn viele Menschen halten ihren Kühlschrank ja dann doch sehr lange teilweise und vielleicht auch länger als 7 Jahre, nachdem das letzte Modell verkauft wurde. Und auch was die 15 Werktage Lieferung angeht, da könnte es natürlich schon auch passieren, dass gesetzt den Fall, es ist zum Beispiel Sommer und dann fällt der Kühlschrank für 3 Wochen aus, dass das dann schon zu Situationen führt, die für die Verbraucher dann sehr lästig werden. Wann sollen denn die Regeln der neuen Ökodesign-Richtlinie greifen? Also man ist jetzt gerade noch so ein bisschen mittendrin. Jetzt im Januar, ab der nächsten Woche, werden noch die Regeln für Geschirrspüler und Waschmaschinen festgezurrt. Die werden wahrscheinlich in vielen Teilen ähnlich ausfallen wie bereits bei den Kühlschränken. Und wenn alles nach Plan läuft, dürften die Regelungen dann ab September 2021 in Kraft treten. Doch ob sie wie gewünscht auch dazu führen, dass die Verbraucher ihre Geräte dann auch behalten, statt neue zu kaufen, so wie man sich das ja eben gedacht hat, wird sich wahrscheinlich dann auch erst danach zeigen und sicherlich auch damit zusammenhängen, wie teuer Reparaturen sein werden, denn wer selbst seine Waschmaschine nicht auseinanderbauen will, man kennt das ja, dann geht man eben zur Reparatur und schaut sich dann an, wird die Reparatur jetzt lohnenswert sein oder ist es vielleicht doch nicht besser, sich ein günstigeres Discount-Angebot zu leisten oder sich dafür zu entscheiden. Also da findet die Ökodesign-Regelung auf das zumindest keine richtige Antwort.